WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Schon wieder ist es tiefe Nacht, 1 Uhr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch einfach unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer für euch 0800 220 50 50. Und wir beginnen sofort mit dem ersten Anrufer. Das ist nämlich der Robert und Robert ist 23. Guten Morgen, Robert. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Robert. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, ich bin als kurze Vorgeschichte Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn. Ja. Und ich hatte vorgestern einen Personenunfall gehabt. Personenunfall heißt im Klartext? Das heißt, es hat sich jemand vor unseren Zug geschmissen. Mhm. Wie oft hast du sowas schon erlebt? Also es war jetzt mein erstes Mal. Ja. Wie läuft das denn dann so ab? Du bist Zugbegleiter, du sitzt nicht vorne im Fahrerhaus, sondern bist im Zug unterwegs. Genau, ich bin hinten und kontrolliere die Fahrkarten. Genau. Bekommt ihr dann zuerst eine Information oder wie läuft das ab? Beschreib mal. Also der Ablauf ist, der Lokführer hatte bei uns jetzt im speziellen Fall einfach das Gefühl gehabt, weil es war dann nicht sein erster Unfall gewesen. Mhm. Es hatte gerumpelt unter dem Zug. Mhm. Und auf Verdacht hat er dann halt eine Schnellbremsung eingeleitet, dass wir so relativ sofort zum Stehen gekommen sind. Mhm. Und dann hat er uns hinten drin natürlich angepumpt. Mhm. Und dann dem Zugführer gesagt, alles klar, ich glaube, wir haben jemanden überfahren. Also so sprecht ihr dann unter euch? Genau, das kriegen die Fahrgäste nicht mit. Genau. Weil das eine interne Sache ist. Ja. Und ja. Was wird denn dann über Lautsprecher zu den Leuten gesagt? Dass wir einen Notarzt- bzw. Feuerwehreinsatz haben. Notarzt- bzw. Feuerwehreinsatz? Genau. Warum sagt man das eigentlich nicht, wir haben einen Menschen überfahren? Dürfen wir nicht. Warum nicht? Ja, das frage ich mich auch, aber wir dürfen es so nicht sagen. Ja. In unseren Richtlinien steht halt drin, wir müssen das halt als Feuerwehr- oder Notarzteinsatz aufgeben. Mhm. Ja. Seid ihr das Zugpersonal denn dann ausgestiegen und habt geguckt? Ich bin ausgestiegen, weil mein Zugführer, das war jetzt sein siebter Personenunfall gewesen, der war schon relativ am Zittern. Mhm. Die Kollegin, die wir dabei hatten, die hat dann die Fahrgäste soweit betreut. Mhm. Nur bei der geringen Geschwindigkeit oder relativ geringen Geschwindigkeit, die wir gefahren sind, musste halt jemand raus, um eventuell auch erste Hilfe leisten zu können. Was hast du gesehen, als du ausgestiegen bist? Eine junge Dame, die regungslos im Gleis lag. Die regungslos an der Seite lag? Im Gleis. Im Gleis lag. Mhm. Genau. Als wenn man sich zwischen den Schienen zusammenkauern würde. Also der Zug war schon über diese Frau hinweggefahren und die Gleise waren frei. Ja. Wir waren also im Prinzip 150 Meter hinter dieser Frau gewesen. Das stelle ich mir jetzt in deinem Fall auch sehr, sehr schwierig vor. Ich werde sehr aufgeregt, dann da rauszugehen und zu gucken, was passiert ist. Man weiß ja nicht, was für ein Anblick sich einem bietet. Richtig. Nein, das ist halt die Sache, irgendeiner muss raus. Bitte? Und ich sag, irgendeiner muss raus. Mhm. Habe ich mir so gedacht, ne? Und in dem Fall, wie gesagt, mein Zugführer, den rufen sie ja nachher alle an von der Transportleitung, von der Betriebszentrale und so. Mhm. Der war schon mal komplett außen vor. Deswegen habe ich gesagt, okay, gehe ich jetzt raus, gucke, was zu machen ist, und da kam ja auch sofort Polizei und all sowas. Na gut, die ist auch nicht innerhalb von 2 Minuten da, die Polizei. Du warst aber innerhalb von 2 Minuten oder eine Minute dann vor Ort. Du hast diese Frau, wie schwer verletzt war diese Frau? Also wenn man das so sagen darf, es war noch ein Viertel des Kopfes am Körper. Ach du lieber Gott. Na, also der Rest, der hing dann unter dem Triebkopf, beziehungsweise am Triebkopf fest. Weil ein Zeuge hat er dann auch ausgesagt, dass sie sich kurz bevor wir in diesen Bahnhof eingefahren sind, auf die Gleise gelegt hatte mit voller Absicht. Mhm. Also die Dame wollte sterben. Du sagst das so sachlich, das muss dich doch ungeheuer geschockt haben, so ein Anblick. So, Domian, wenn du in dieser Situation bist, dann hast du erstmal diesen betrieblichen Ablauf im Kopf. Das ist mir klar. Aber jetzt. Geht jetzt weiter und so. Das ist mir klar. In dem Moment, dass du da funktionieren musst. Aber dann sind ja 2 Tage vergangen. Wie geht es dir denn heute mit diesem Bild, was sich dir da sicher eingebrannt hat? Also, ich sag mal so, von allen Unfällen, die wir hatten, die man auch von Kollegen gehört hatte, war das noch der harmloseste. Aber du hast es zum ersten Mal gesehen. Ja. Ne, nur man wird halt in der Ausbildung gut vorbereitet. Das muss man wirklich sagen. Aber ihr werdet doch in der Ausbildung bestimmt nicht vorbereitet auf solche Anblicke, oder zeigt man euch Fotos? Nee, auf die Anblicke natürlich nicht. Mhm. Ja, das ist halt so eine Sache, jeder Mensch geht damit auch anders um. Und ich sag mal, es war wirklich noch ein ganzer Mensch gewesen. Ja, es war jetzt nicht einzelne Teile, die irgendwo wild herumgeflogen sind, wie es ja oft bei solchen Unfällen ist. Natürlich, ja. Ja. Ja, und deswegen, das erleichtert einem das auch schon ein bisschen. Diese Frau war vermutlich dann sofort tot. Ja. Ja. Kannst du ungefähr schätzen oder weißt du, wie alt die Frau war? Die muss 23, 24 gewesen sein, weil ich weiß vom Personalausweis her, war die Geburtsjahr 89. Mhm. Wie geht das dann weiter? Ihr habt dann per Funk die Polizei und wahrscheinlich Rettungswagen alarmiert. Genau. Wie ist das Prozedere dann? Der Zug steht also nach wie vor. Und dann? Ja, dann kommt irgendwann von DB Netz der Notfallmanager. Mhm. Der übernimmt dann die Leitung, weist dann auch die Hilfskräfte mit ein. Mhm. Dann kommt noch die Feuerwehr, um das Ganze zu reinigen. Der Bestatter, der dann den Leichnam halt mitnimmt. Mhm. Na und ja, dann irgendwann kommt dann die Evakuierung des Zuges. Das heißt, alle Fahrgäste aussteigen müssen und mit einem anderen Zug weiterfahren müssen. Aber das hört sich alles doch sehr, sehr, sehr lang an. Das heißt, diese ganze Zeit muss der Zug inklusive der Zuggäste dann warten. Genau. Mhm. Weil du kannst es ja nicht jemandem zumuten, an dieser Leiche vorbeizugehen, um weiterzukommen. Mhm. Ja, und das ist halt die Sache dabei. Da mussten wir jetzt abwarten, bis es abgedeckt wird, bis dann von der Transportleitung das okay kommt. Wir lassen jetzt einen Zug da halten. Mhm. In den könnt ihr alle Leute reinsetzen, damit die erstmal weiterkommen und von dieser Unfallstelle weg sind. Warum kann man eigentlich mit diesem Zug nicht weiterfahren? Der ist ja nicht beschädigt. In dem Sinne war er beschädigt. Oder in diesem Fall war er beschädigt. Da waren wohl die Elektromotoren vom Triebkopf kaputt. Mhm, die wurden irgendwie beschädigt, sodass der Zug erstmal nicht weiterfahren konnte. Unser Lokführer hat auch gesagt, er fährt diesen Zug nicht mehr weiter. Mhm. Kann man natürlich total verstehen nach dem Unfall. Und da mussten wir dann aus Hannover mit dem Taxi einen Lokführer und den Notfallleiter vom DB Fernverkehr kommen lassen. Na, damit dieser Zug überhaupt noch bewegt werden kann. Und die mussten dann auch technisch sämtliche Sachen machen, damit sie überhaupt noch fahren dürfen und fahren können. Wie lange hat das denn insgesamt gedauert, bis dann die Gäste weiterfahren konnten? Also bis die Gäste weiterfahren konnten, da hatten wir 3 Stunden ungefähr. 3 Stunden? Mhm. Ja. Wie kümmert sich die Bahn um euch, die ihr dann so etwas sehen müsst? Jetzt in dem Falle um dich oder dann auch um den Zugführer. Was macht die Bahn? Also wir haben da so eine Hotline, sag ich mal. Ja. Also da habe ich auch schon angerufen. Da haben wir Bahnpsychologen, die damit auch ausgebildet sind und das auch kennen. Mhm. Nur das heißt halt eine Hotline für alle Bahnmitarbeiter, für alle Fälle, Sozialfälle. Ach so, für alles, was so ansteht. Alles im Prinzip. Das heißt, die Kollegen sind da relativ überlastet wahrscheinlich. Ungefähr, kann man so sagen. Ich habe, wie gesagt, gestern angerufen gehabt. Ja. Und habe dann um psychologische Unterstützung auch gebeten. Mhm. Bis jetzt ist noch kein Rückruf gekommen. Das sollte nicht so sein. Eigentlich nicht. Nein, da müsste die Bahn... Das ist aber so ein neues System. Ja. Früher war das anders. Da ist man zum Bahnarzt gegangen. Mhm. Und der hat einen gleich einen Psychologentermin vereinbart. Mhm. Also da hat man aber nach der Umstrukturierung gesagt, nee, das muss irgendwie anders laufen. Warum auch immer, weiß der Teufel. Ja, jetzt hat man eine Hotline für alle Fälle quasi. Wahrscheinlich will man Kosten sparen, wie überall. Und dann auf Kosten wiederum der Menschen und deren Befindlichkeiten. Mhm. Also da muss noch einiges geschehen bei der Bahn, höre ich daraus. Robert, wie denkt man bei dir, bei den Kollegen, unter Bahnpersonal, wie denkt man über Menschen, die sich so das Leben nehmen? Also auf diese Art und Weise denkt man eigentlich nur noch, die haben es gewollt. Die wollten es. Mhm. Dass man nicht innerhalb von 1 Meter anhalten kann, weiß eigentlich jeder Eisenbahner. Mhm. Damit geht man anders um, als wenn man jetzt sagt, okay, durch ein ganz großes Gedrängel am Bahnsteig oder so, ist jetzt halt ein Unfall passiert. Ja, gut, ja, aber... Das war tragisch immer um jeden, ja, der sich so das Leben nimmt. Ich sag, ich möchte auch gerne appellieren, die Bahn ist zwar, auch wenn es pervers klingen mag, es ist aber die sicherste und schnellste Methode. Ja, worauf ich hinaus wollte, gibt es da auch Zorn bei euch auf diese Menschen, weil die euch ja eure Seele, eure Psyche, euer Leben mit reinreißen in ihr Unglück? Also aus meiner Sicht nicht. Nein. Ich persönlich verspüre keinen Zorn, weil ich auch Selbstmorde innerhalb meiner Freundschaft oder Suizidversuche innerhalb der Freundschaft schon miterlebt habe. Na gut, dann könnte man ja sagen, dann sollten sie es anders machen und nicht gerade vor einen Zug. Ja, das ist ja die Sache. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber die anderen Möglichkeiten, die es gibt, die sind halt nicht zu 100% schnell und sicher. Mhm. Das ist die Sache dabei. Also ein gewisses Verständnis bei dir sogar für so etwas. Und für, ich sage es ja immer wieder, auch wenn wir darüber sprechen, diese Leute machen das ja nicht aus irgendeinem Spaß heraus, sondern aus großer Not heraus. Ja. Und da muss man sich auch versuchen, hineinzuversetzen. Lieber Robert, wenn die Bahn dir schon keinen Psychologen zur Verfügung stellt, wir stellen dir jetzt einen zur Verfügung, und zwar eine Psychologin, die Magdalena, die wird dich jetzt gleich anrufen. Alles Weitere dann im Hintergrund. Alles klar, ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Ich bitte dich aufzulegen und die Magdalena meldet sich gleich. Alles klar, vielen Tschüss. Dank. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Ariana und Ariana ist 25. Guten Morgen, Ariana. Hallo Domian. Hallo Ariana. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich hatte eigentlich schon gestern angerufen, bin auch super glücklich, dass ich jetzt erstmal hier durchgekommen bin, weil das immer schon immer echt gerne mit dir reden wollte. Mhm. Und zwar geht's eigentlich darum, dass ich habe einen Freund und wir sind jetzt ungefähr fast 4 Jahre zusammen. Mhm. Zu Beginn war auch alles sehr harmonisch und so wie es auch sein muss in einer Beziehung. Und ja, jetzt so die letzten 8 Monate mache ich halt einige Dinge, die eigentlich, wo ich genau weiß, was eigentlich falsch ist, aber... Du machst einige Dinge. Ich bin zuliebe, ja, aber, also ich gehe anschaffen. Oh. Wie, du gehst ihm zuliebe anschaffen? Ja, richtig, weil... Er weiß das, er will das. Er will das so, ja, er sagt, wenn ich das nicht mache, wird er mich verlassen. Warum will er das? Ja, weil wir hatten halt mal einen Kredit genommen und das war für ein Auto und auch für ein Haus und alles und ja, und dann konnten wir das einige Zeit gar nicht mehr zurückbezahlen und das ist halt schnelles Geld. Das war dann seine Idee. Wo gehst du anschaffen? Machen. Also, ich meine, du musst jetzt keine konkreten Namen nennen. Gehst du auf der Straße anschaffen oder in einem Club? Nein, schon dann im Bordell. In einem Bordell? Ja, ja, genau. Und das Geld musst du dann bei ihm abliefern zu Hause? Ja, genau. Das Geld liefere ich ihm komplett ab. Komplett? Komplett. Wie oft gehst du anschaffen? In der Woche oder am Tag? Am Tag sind das ungefähr 4, 5 Leute, die ich habe. Mhm. Hattest du vorher oder hast du immer noch einen Beruf auch? Ich hatte davor eine Ausbildung gemacht. Ja. Als Industriekauffrau. Und aber das ist halt... Irgendwann sagt er mir, ja, das ist nichts für dich, du brauchst das nicht mehr machen, da musst du nicht arbeiten und hast du die Ausbildung nicht so viel Geld und hast du die abgeschlossen, dann, die Ausbildung? Ja, natürlich. Ja. Ich habe auch in dem Beruf ein bisschen gearbeitet, aber dann. Sag mal, Aria, jetzt erzähl mir mal bitte, du hast eine gute Beziehung zu deinem Freund seit 4 Jahren. Und dann eröffnet er dir vor einiger Zeit, dass du anschaffen gehen sollst. Was geht einem, was ging dir da in den ersten Minuten durch den Kopf? Also ganz ehrlich, die erste Zeit ging es mir ganz, ganz scheiße. Und ich habe erstmal gedacht, spinnt er denn völlig, dass er auf so eine Idee kommt. Was hast du ihm denn gesagt, als er das vorgeschlagen hat? Ich habe mich auch gestritten zuerst mit ihm. Ich habe gesagt, schau mal, das geht doch gar nicht, spinnst du? Und dann habe ich selber gesehen, wie viele Probleme wir haben und in welcher finanziellen Lage wir stecken. Und dann habe ich überlegt und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das. Wie gefällt dir das denn? Ich muss mich jeden Tag, nein, mir gefällt das nicht. Ich muss mich jeden Tag überwinden. Das ist eigentlich psychisch für mich und seelisch, das ist immer ich bin glücklich, wenn ich dann wirklich zu Hause bin und schlafen gehen kann und dusche, weil das ist. Schläfst du denn mit deinem Freund auch noch? Ja, wir schlafen noch miteinander. Hast du da überhaupt noch Lust zu, wenn du so andere Sachen machen musst? Ich sage mal, die Lust ist schon noch da, aber diese Sachen, die ich mache, da drauf immer, ich muss mich immer so seelisch und vom Kopf her drauf vorbereiten, dass ich jetzt diese Sachen machen muss und mit anderen Männern schlafen muss. Wer weiß denn das jetzt noch, außer deinem Freund? Ja, so ansonsten verheimlichen wir das. Mit Eltern habe ich jetzt auch kaum Kontakt noch. Der Kontakt ist weg. Ich finde das eine ungeheure Schweinerei, was dein Freund da mit dir macht. Eine ungeheure Schweinerei. Aber was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe null Verständnis dafür. Es gibt keine Erklärung, es gibt keine Entschuldigung. Die eigene Freundin, die man vorgibt zu lieben, auf den Strich zu schicken, nur weil man zu viel Geld, zu viel Schulden gemacht hat, das ist eine hausgemachte Sauerei, sage ich dir. Ja, das ist halt so, wenn man schon 4 Jahre zusammen ist, weißt du, das ist halt, du kannst mir das natürlich so sagen und das ist auch richtig, was du sagst. Innerlich weiß ich das auch, ne? Aber es ist immer so schwierig, diesen Schritt. Ich habe halt Angst, ihn zu verlassen, dass er irgendwas macht mit mir. Was würde er denn, was könnte er denn mit dir machen, wenn du sagst, nein, ich will das nicht und ich gehe? Weiß ich nicht, dass er dann sehr oft tickt oder irgendwelche Sachen macht oder mich schlägt oder sonst was. Man weiß ja nie. Also so, ich habe in dem Sinne, kann ich alles erwarten. Ne? Hat er dich schon mal geschlagen? Ja, die hatten mir schon ein paar Mal eine gegeben. Mhm. Aber auch eigentlich für keine Gründe. Das war damals grundlos so. Was empfindest du für deinen Freund? Ja, ich habe immer noch für ihn Gefühle, aber vielleicht ist das auch vielleicht nicht mehr die Liebe, die es war zu Beginn, die frische, schöne Liebe. Vielleicht ist es einfach noch die Gewohnheit. Mhm. Die Liebe ist vielleicht die schöne Erinnerung an früher. Ja, das kann sein. Mhm. Ich denke ja auch, ich versuche mir selber einzureden, an die schönen Dinge von früher immer nachzudenken. Ja. Würde ich an deiner Stelle nicht tun, Ariane. Ich würde nicht an die schönen Dinge von früher denken, sondern ich würde an die schlimmen Dinge von jetzt denken, die er dir antut. Das ist das einzige Mittel für dich, dass du zu Selbstbewusstsein kommst und vielleicht auch zu der Kraft, dich von ihm zu lösen. Ich weiß, es sagt sich leicht, wenn du wirklich Angst auch hast, aber das darf keine Frau mit sich machen lassen, gegen ihren Willen. Du sagst, du hast mir ja selbst, das ja auch nicht. Ja, du hast es mir ja selbst beschrieben, wie du dich fühlst dabei. Das ist schrecklich, ganz ehrlich, fühle mich total unwohl, wenn ich sowas mache. Ja. Also ist das eigentlich immer eine Überwindung, so dass es eigentlich manchmal total anstrengend für mich. Eigentlich ist von außen objektiv der Fall sonnenklar, nämlich dass du sofort da raus musst. Ist so die Frage, wie soll ich ihm das denn sagen, Domian? Wie soll ich das ihm klar machen? Also wie soll ich mit ihm reden oder soll ich verschwinden umziehen? Ich weiß nicht. Was würdest du mir denn da jetzt empfehlen? Wenn du wirklich Angst hast vor dem. Ja, ich habe Angst. Ja, dann würde ich in einer Nacht- und Nebelaktion verschwinden. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist traurig und bitter, aber das ist die einzige Möglichkeit. Denn wenn du dich mit dir anfängst auseinanderzusetzen, besteht ja die große Gefahr, dass er dich schlägt, dass er dich verletzt oder dass er dir irgendein Unheil antut. Nee, ich darf ihm das auf gar keinen Fall sagen, dass ich da verschwinden möchte darauf. Genau. Ich muss irgendwie selber da wirklich Sachen zusammenpacken und weg. Ja. Aber der hat so viele Kontakte, so der würde mich finden, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß nicht, wie ich das. Ich empfehle dir, das können wir gleich im Hintergrund aber noch genauer besprechen, ich empfehle dir auf jeden Fall Kontakt zu einem Frauenhaus aufzunehmen, dass du erstmal eine sichere Unterkunft hast. Die Frauen, die dort arbeiten, sind sehr vertraut mit solchen Fällen, die kennen die ganzen Tricks und Möglichkeiten, was man machen kann. Mhm. Ich schlage vor, wir vertiefen das jetzt hier nicht weiter, sondern das machen wir im Hintergrund. Okay. Meine Meinung weißt du. Mhm. Ich bitte dich aufzulegen und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich zurück. Okay, gut. Gut, Aya. So machen wir es. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, du. Tschüss. Und dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Und es geht weiter mit der Anneliese. Anneliese ist 75. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Anneliese. Ich bin sehr traurig, Domian. Mein Mann ist vor 3 Monaten verstorben. Ja, ist er plötzlich verstorben, Anneliese? Nee, der hatte Darmkrebs. Also ein langes Leiden. Ja, und den habe ich gepflegt, bis dass er tot war. Und der ist auf Bestellung gestorben. Ich sage, Hans, das hat doch keinen Zweck. Wir sehen uns im Himmel wieder. Geh. Mhm. Und eine halbe Stunde später war der tot. Mit einem Lächeln im Gesicht. Ist er bei dir zu Hause gestorben? Ja, ja. Mir zu Hause. Er sagt immer, tu mich nicht ins Krankenhaus. Mhm. Nee, sag ich, das mache ich nicht. Domian, wir waren über 60 Jahre verheiratet. Das ist eine ungeheuer lange Zeit. Ja. Ja. Ne? Und wir waren zusammengewachsen. Ich war 14, mein Mann war 18. Ne? Mhm. Und wir hatten auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Muss ich sagen, nur leider hatten wir keine Kinder. Mhm. Ne? Wie lang war denn jetzt seine schwere Leidenszeit zum Schluss? Wie meinst du jetzt? Dass er sehr gelitten hat und sich sehr gequält hat. Wie viele Wochen oder Monate waren das? Also 4 Wochen, die letzten 4 Wochen waren sehr extrem. Und du hast ihn alleine gepflegt? So? Nein, ich hatte von einer Agentur aus Jugoslawien hatte ich eine Pflegerin. Mhm. Die hat dir ein bisschen geholfen dabei. Ja, die hat mir geholfen. Der musste ja sauber gemacht werden. Mhm. Der hatte ja die Durchfälle. Ich hatte das Gefühl, als wenn sich die Därme aufgelöst haben. Mhm. Ich habe den Arzt mal angerufen. Ich sage, sagen Sie mal, was das ist. Ja, sagt er, die ganze Schleimhaut, die geht von den Damen weg. Mhm. Ne? Mhm. Und das war schrecklich. Das war schrecklich. Hat dein Mann auch starke Schmerzen gehabt? Ja, der hat starke, der hat Opium bekommen. Mhm. Und das musste ich immer wieder erhöhen. Mhm. Ne? Mhm. Erst waren 16 Tropfen, naja, waren es 26. Also es war grauen. Ja. Aber er hat das dann noch verstanden, als du gesagt hast, geh, es ist besser, wenn du gehst. Ja, ja. Und 2 Tage vom Tod, da sagt er zu mir, wenn man sagt, meinst du, ich komme nochmal ins Auto fahren? Ich sage, selbstverständlich, kommst du nochmal ins Auto fahren? Ich wollte ihm doch den Mut nicht nehmen, ne? Mm, ja. Ne? Und da war er zufrieden, ne? Da war das gut. Aber sonst, er hat, meine Güte, was habe ich denn was massiert? Was heißt massiert? Die Beine gestrichen und dann habe ich die eingerieben, ne? Ja. Und das tut so gut. Ach, so, wenn ich die Hand an dem hatte, da war der zufrieden. Aber wenn die Pflegerin kam. Das war es dann nicht. Nein. Das wollte er nicht. Tut mir so weh, sagt er. Tut mir so weh. Wie viele Jahre hat er denn den Darmkrebs gehabt? Ja. Also angefangen hat er vor 5, 6 Jahren schon. Ne? Immer die Durchfälle. Und dann hat, was er Imodium genommen hat, du liebst, da konnte sich aber an für sich gut mithelfen. Ne? Aber nachher, der konnte gar nicht mehr so groß weggehen oder dass man spazieren gingen. Ne? Ja. Das war viel zu. Jetzt hast du mir gesagt, 60 Jahre verheiratet. Ich höre, wie liebevoll du das schilderst, dass es wirklich eine große Beziehung war, eine große Liebe war zwischen euch beiden. Ja, wirklich. Und du hast ihm sogar gesagt, weil er so gelitten hat, geh, es ist besser. Ja. Ist jetzt ich sagte, ich will dich doch nicht alleine lassen. Ich sage, ich bin nicht alleine. Ja. Ich habe so liebe Mieter im Haus und liebe Freunde haben wir. Jetzt ist es für dich, obwohl du gesagt hast, geh, dennoch auch eine Erleichterung, dass du weißt, er hat jetzt kein Leid mehr? Ja. Und wie kommst du jetzt mit dem Alleinsein zu? Ja, sehr, sehr schwer. Vor allem die Abende, ne? Wenn es dunkel wird. Und dann habe ich noch ein Dackelchen. Da bin ich froh, dass ich den habe. Der kann sich mit unterhalten. Der ist 12 Jahre, der guckt mir nach den Augen und der weiß genau, was ich will. Und da habe ich eine große Stütze dran an den Tierchen. Ne? Aber sonst... Du sagst, Nachbarn im Haus sind da noch? Ja. Und gibt es Verwandte noch, die... Oder eine Freundin? Nee. Ja, Freundin, eine Nachbarin hier. Die ist 81, die kommt jeden Tag. Ne? Und die ist auch sehr lieb. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Das ist dann ja auch eine gewisse Hilfe und eine gewisse Stütze. Ja, genau. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man 60 Jahre mit einem Menschen zusammen war, glücklich zusammen war und ihn dann verliert. Ja, also Domian, das ist, als wenn ein Stück aus dem Herzen gerissen wird. Ne? Also das ist, ich habe es mir schlimm vorgestellt, aber so schlimm, wie es in Wirklichkeit ist. Mhm. Wenn du, wenn du so alleine bist und du diesen Schmerz so spürst, was machst du dann? Domian, manchmal laufen die Tränen. Mhm. Und dann denke ich, nee, das will der Hans nicht. Mhm. Du sollst nicht weinen. Und du mir eingefallen, sagt, und wein nicht, bitte, Anneliese, wir haben eine schöne Zeit gehabt. Und wir haben ja über alles gesprochen. Ne? Mhm. Da hat man seine Bestattung hatte gesagt, wie er das haben möchte. Er möchte gern eingeäschert werden. Mhm. Ne? Dann hat er alles vorher mit mir beredet. Ich finde das ganz rührend, wie du das so erzählst, dass er auch so eine Einstellung hatte. Ja. Sei nicht traurig, wir haben eine schöne Zeit gehabt, wir müssen dankbar sein für die Zeit. Ja. Und das heißt ja auch, dass er dir mit auf den Weg gegeben hat, solange du noch lebst, versuche es dir noch so schön wie möglich zu machen. Ja. Sofern das möglich ist. Ja, ja. Mhm. Und wir haben auch schöne Reisen gemacht. Ne? Wir sind in der ganzen Welt immer rumgereist. Damals die Kölner Bank, die bot immer so Kurzreisen an. Ne? Das sind schöne Erinnerungen. Ja. Ja. Und da haben wir sehr, sehr viel gesehen. Ne? Wie ist es denn bei dir so gesundheitlich? Bist du noch einigermaßen fit? Domian, ich könnte besser sein. Ich bin mal gefallen und dann habe ich die Sehnen im linken Arm, die sind kaputt. Ich kriege den Arm nicht mehr richtig hoch. Mhm, ne? Und das ist etwas schwierig. Mhm. Und was ich auch noch habe, ein linkes offenes Bein. Oh ja, das ist natürlich auch beschwerlich. Ja, da kommt doch jeden Tag kommt eine Pflegerin morgens und versorgt das, sagt desinfiziert und neu verbunden. Mhm. Da kommen dann so Honigschnäpse drauf. Ne? Ja. Und also du bist mit dir und deinen Krankheiten auch beschäftigt, das kann man schon sagen. Nun ist es ja, das wissen wir ja alle, das hören wir ja von allen Menschen und ich glaube, dass das auch richtig ist, dass es nicht gut ist, wenn man zu allein und einsam ist, wenn man trauert. Ja. Ich höre, du bist eine Kölsche, ne? Ja. Kölsch-Mädchen. Ja. Dann sind wir hier in Köln sehr gut versorgt mit allem. Könntest du dir denn vorstellen, vielleicht in so eine Trauergruppe mal zu gehen? Domian, da habe ich schon drüber nachgedacht. Mhm. Und ich glaube, bei uns hier ich bin ja von Dormagen, ne? In einem Nachbarort, Horm, da muss eine Trauergruppe sein. Ja. Und da werde ich mich mal drum kümmern und werde dann mal hören, wann das ist. Und dann werde ich dann mal mit der Taxi hinfahren. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und wir gucken jetzt gleich im Hintergrund auch nochmal nach, ob wir da in deiner Gegend noch was finden. Vielleicht können wir dir noch eine Adresse an die Hand geben. Ja. Das finde ich eine gute Idee. Ne? Natürlich bringt auch eine Trauergruppe bringt einem den geliebten Menschen nicht zurück, ist klar. Aber man lernt andere Menschen kennen. Ja. Man lernt Menschen kennen, die genauso und traurig sind. Ganz genau. Und kommt mal ins Gespräch. Ja, und wie die dann damit fertig werden. Wie die damit fertig werden, dann kann man sich vielleicht auch mal besuchen gegenseitig und dann hat man wieder was zu tun. Ich bin an für sich, sagen wir mal so, wie soll ich sagen, sehr vernünftig. Mhm, ne? Das merke ich auch. Das merke ich auch. Du bist natürlich tief traurig, aber dennoch guckst du nach vorne. Und dann denke ich immer, das geht nicht, du musst weitermachen. Ja. Ne? Und das mache ich auch. Ja. Ne? Also die Kraft, die habe ich. Und ich glaube, weißt du, was ich glaube? Die Kraft hat dir dein Ehemann auch mitgegeben jetzt. Ja, Domian, was meinst du, wie der mich behütet hat? Der hat mich behütet. Ich bin sowieso. Ich war Einzelkind. Mhm. Dann, mein Vater ist im Krieg geblieben. Mhm. Da war ich mit der Mutti alleine, ne? Und mit der Mutter meiner Mutter. Mhm. Ja, da bin ich gehütet worden wie ein Augapfel, ne? Ja. Und immer und anschließend mein Mann hat mich behütet, wie er war. Dann so ganz an mich kam. Jetzt musst du dich selbst behüten. Ja. Aber ich glaube, von oben guckt er auch noch ein bisschen zu und hat ein Auge auf dich. Ja, ja. Das glaube ich. Und und die Kraft, die habe ich auch. Mhm. Ich habe meine Mutter, die hat immer gesagt, Anneliese, du bist so gutmütig, setz dich durch. Da habe ich immer gesagt, Mama, wenn dir mal was passiert, dann werde ich wie ein Löwe. Und da habe ich immer drüber nachgedacht. Da habe ich gesagt, halt, die Mutti hat gesagt, lass dich nicht unterkriegen. Mhm, ne? Und das gilt auch jetzt. Für jetzt gilt das auch. Ja, genau. Ja. Nee, also das muss ich sagen. Liebe Anneliese, ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Einstellung behalten kannst. Aber ich bin sehr optimistisch, die wirst du behalten und du wirst das auch schaffen. Und du wirst auch über dir, die erste schwere Zeit, wirst du hinwegkommen. Und es hat mich richtig gefreut, dass ich mit dir reden konnte. Mich hat's gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ist eine Sendung, die von Anfang an habe ich deine Sendung immer verfolgt, ach, wie toll, wenn ich zu Hause war. Vielen, vielen Dank. Ja, wirklich. Also so. Und manchmal, da denke ich, du musst ja auch eine Haut haben wie ein Elefant. Ne? Naja, manchmal ist es schon ziemlich hart, was man hier so zu hören bekommt. Das stimmt, sehr traurig. Ne, damit fertig zu werden. Ja. So, liebe Anneliese, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen wegen der Trauergruppen noch. Das ist ein sehr gutes Vorhaben und ich wünsche dir viel, viel Glück und alles Gute damit. Danke. Auf Wiederhören. Auch alles Gute. Tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, wir haben 1 Uhr, nee, was haben wir denn? Doch, 1 Uhr 31. 1 Uhr 31 haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche vorstellen. Wir haben jetzt übrigens noch 2 Wochen bis zur Sommerpause und ja, dann geht's in die Sommerpause. Aber jetzt kommende Woche auch nochmal ein Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Familie. Großes Thema. Jeder von uns kann irgendwas dazu erzählen. Meistens auch sehr dramatische oder traurige Geschichten. Also ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einmal sehr viel Glück oder sehr viel Unglück in der Familie erlebt haben oder vielleicht sogar noch erleben. Dann gerne mit Leuten, die einen besonderen Zusammenhalt in der Familie haben. Einerseits. Oder mit Leuten, die Krieg in der Familie führen. Das gibt's ja nun leider Gottes auch immer wieder und überall. Und mich interessieren auch Leute, die so ein ganz anderes Familienverständnis haben. Die eine andere Familie haben als so übliche Konstellationen Vater, Mutter, Kind oder Vater, Mutter, Kind, Kind. Und ich würde gerne mit euch auch noch darüber so grundsätzlich diskutieren, was überhaupt Familie für euch heute noch bedeutet. Also, großes Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Familie. Wenn ihr mir so Spankerln aus eurem Familienleben erzählen wollt, dann meldet euch bitte schon an unter domian@wdr.de oder ruft dann am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Familie nächste Woche, Freitag nach heute und weiter geht es mit dem Johannes und der Johannes ist 34. Morgen Johannes. Guten Morgen. Johannes, um was geht's? Es geht um das Thema Organspendeskandal aus Sicht von einem Betroffenen. Du bist betroffen? Ich bin betroffen. Ich warte auf eine Niere. Du wartest auf eine Niere. Wie lange schon? Jetzt seit 1,5 Jahren. Ja. Wie geht es dir gesundheitlich zurzeit? Mir geht es relativ gut. Mhm. Ich bin von der Dialyse her recht gut eingestellt, aber man merkt es. Also es ist immer im Hintergrund da, es ist etwas, an das man fast immer denkt. Ja. Wie oft musst du zur Dialyse? Ich mache die Dialyse bei mir zu Hause. Ach. Ich mache nicht die Hämodialyse, die man so allgemein kennt, sondern die sogenannte Bauchfelldialyse und die mache ich jede Nacht. Jede Nacht? Wie macht man das? Hast du da ein Gerät zu Hause? Ja. Es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt einmal einen Handwechsel und es gibt eine Möglichkeit mit einer Maschine. Mhm. Bei mir funktioniert das mit der Maschine und ich habe einen Katheter im Bauch und darüber wird Flüssigkeit, eine Dialyseflüssigkeit rein und raus gepumpt. Aha, was ist der Vorteil dieser Dialyse gegenüber der, wenn du irgendwo in eine Klinik fährst? Einmal ist der Vorteil, ich kann es zu Hause machen. Stimmt, das ist natürlich ein erschlagendes Argument, ja. Ich kann in meinem eigenen Bett liegen, ich kann die meisten Nächte dabei schlafen, einige nicht, aber das hält sich im Rahmen. Es gilt als schonender für den Körper, weil die Schwankungen im Blut geringer sind. Warum machen das denn nicht alle Leute so? Man braucht ein bisschen Disziplin dafür, weil man muss einiges selber machen. Davor schrecken einige Leute zurück. Und der Aufwand ist nicht unerheblich. Also es sind jede Nacht knapp 20 Liter, die ich an die Maschine anschließe. Dementsprechend hat man auch eine Lagerhaltung zu Hause. Es ist einfach nicht was für jeden. 20 Liter, was schließt du da an? Das ist eine Zuckerlösung, ja, die über Osmose, über das Bauchfell die entsprechenden Stoffe aus meinem Körper holt. Verstehe. Das machst du jede Nacht, das heißt, kann man da wirklich dann auch bei schlafen, wenn das läuft? Ja. Kann man. Ich bin sogar relativ empfindlich als Patient. Es tut am Anfang ein klein bisschen weh, es tut am Ende ein klein bisschen weh. Dazwischen liegen aber 9 Stunden. Mhm. Und in diesen 9 Stunden kann ich im Regelfall schlafen. Mhm. Die Maschine macht ein paar Geräusche, das blubbert so vor sich hin, daran gewöhnt man sich. Mhm. Ein durchschnittliches Aquarium ist lauter. Mhm. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. So, jetzt wolltest du zur Organspende grundsätzlich etwas sagen, zur Thematik oder zum Skandal. Da gab es ja letztes Jahr diesen sogenannten Organspendeskandal in Göttingen und Würzburg war es, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Wo Patienten, die schon sehr krank waren, auf der Liste von ihren Ärzten nach oben gepusht wurden. Mhm. Und ich finde die Reaktion darauf und auch die Benennung davon sehr traurig, weil die ganze Presse, ganz Deutschland spricht vom Organspendeskandal. Dabei wäre die Bezeichnung Organvergabeskandal ja eigentlich viel passender. Johannes, das finde ich exakt ganz genauso. Ich finde auch, dass dieser Skandal ein grundsätzlich schlechtes Licht und ein schlechtes Image auf die Organtransplantations Verfahren geworfen hat. Ja. Und nicht in erster Linie auf die Organisation, wie genau du es gerade gesagt hast. Ja, das stimmt. Mhm. Und wenn man sich umhört und das Thema irgendwo aufkommt, und man dann hört, ja, wenn ich einen Organspendeausweis habe und ins Krankenhaus komme, wer weiß, was die dann mit mir machen. Mhm. Und das finde ich einfach wirklich traurig. Aber dabei, um diese Sache ging es ja bei diesem Skandal eben genau nicht. Genau. Mhm. Es ging nie um die Seite des Spenders, sondern es ging immer nur um die Seite des Empfängers, beziehungsweise um die Ärzte der Empfänger. Mhm. So, nun ist das ein großes Thema und ich habe in dieser Sendung ja auch schon einige Male zu dem Thema Anrufer gehabt, auch schon heftig gestritten, mal mit einer Anruferin, die gegen die Organspende war. Mhm. Ich bin, wie du wahrscheinlich weißt, ein Befürworter der Organspende. Ja. Aber das große Argument der Gegner, so auch der Anruferin damals, war, dass die Definition des Hirntodes nicht klar ist und sie Angst hat, dass letztendlich Organe entnommen werden von einem Menschen, den man vielleicht eventuell noch retten könnte. Was sagst du dazu? Ja. Soweit ich das Verfahren kenne und soweit ich die allermeisten Ärzte einschätze, würde ein Arzt gerade in einer Notaufnahme alles für seinen Patienten tun, was er tun kann. Mhm. Das ist sein Patient, den will er erstmal retten, da will er das meiste tun, dafür sind die meisten Leute Arzt geworden. Mhm. Und auch dadurch, dass ein zweiter Arzt, ein Neurologe, den Tod dann nochmal bestätigen muss, der den Patienten vorher noch nie gesehen hat, der mit dem Patienten vorher noch nichts zu tun hatte, halte ich das für nahezu ausgeschlossen. Mhm. Man kann sich natürlich immer noch über die Definition des Hirntodes streiten. Ja. Aber an irgendeinem Punkt muss man den Tod eines Menschen ja festmachen. Ja. Und ich glaube, das ist die beste Definition, die wir haben. Mhm. Was würde passieren, wenn du stehst jetzt 1,5 Jahre auf der Liste, wenn du kein Organ bekommst? Man sagt rein statistisch, für jeden Tag Dialyse altert man 2 Tage. Es würde meine Lebenserwartung also senken. Dadurch, dass es halt doppelt so viel ist, auch relativ massiv. Ja, um die Hälfte. Ja, genau. Und mit der Zeit funktioniert Dialyse immer schlechter. Es ist halt ein Ersatzverfahren, es ersetzt die Niere nicht hundertprozentig. Ja. Und die Nebenwirkungen werden mit der Zeit schlimmer. Ja. Das ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Sehr viele Patienten kriegen Hautprobleme, einige kriegen Leberprobleme. Sehr viele Dialysepatienten kriegen früher oder später auch noch zusätzlich Diabetes. Mhm. Das ist gerade bei der Bauchfelddialyse ein Risiko als sozusagen als Nebenwirkung. Ja. Also das heißt wirklich im Klartext, je länger die Menschen an der Maschine hängen, desto mehr erkranken sie und umso dringlicher ist es, dass sie ein Ersatzorgan bekommen. Wie ist das? Gibt es bei dir niemanden in deinem Freundes- oder Familienkreis, der die eine Niere spenden könnte? Das wird bei mir in der Familie im Augenblick noch heiß diskutiert. Mein Vater und mein Bruder haben sich dazu bereit erklärt. Nun ist mein Bruder 2 Jahre jünger als ich, hat also auch noch selbst ein langes Leben vor sich, so hoffe ich zumindest. Aber man kann doch sehr gut mit einer Niere leben, da gibt es ja viele Beispiele. Ja, aber das Risiko steigt natürlich. Also man kann gut mit einer Niere leben, ja. Das nun wissen wir bei der Erkrankung, die ich habe, den Auslöser nicht. Der ist, also die Krankheit heißt IgA-Nephritis, ist eine Autoimmunerkrankung. Und es ist nicht bekannt, ob die eine genetische Komponente hat. Also das heißt, das könnte eventuell deinen Bruder auch irgendwann treffen. Ja. Wenn du transplantiert würdest, dann hättest du ja hinterher auch, egal jetzt von wem sie kommt, nur eine Niere oder zwei, oder geht es um zwei? Nee, man kriegt eine. Man kriegt eine Niere. Das heißt, du würdest dann ja auch nur mit einer Niere leben. Genau. Nach der Transplantation, ja. Genau. Also in der Familie denkt man noch darüber nach. Genauer gesagt denke ich drüber nach. Sowohl mein Vater als auch mein Bruder haben, als die Diagnose klar war, beide unabhängig voneinander gesagt, ach so, wenn du eine Niere von mir haben kannst, nimm sie. Ich verstehe. Und du denkst darüber nach, ob du die Verantwortung übernehmen kannst, genau, falls dann die Krankheit auch. Aber dein Vater ist ja nun schon wahrscheinlich wesentlich älter als du und die Krankheit, genau, ist bis jetzt noch nicht ausgebrochen. Da wäre es doch vielleicht klüger, die Niere von ihm zu nehmen als von dem jüngeren Bruder. Genau, das wird auch angedacht. Das ist auch von der dem Transplantationsverfahren her das übliche Verfahren, dass man den älteren Spender in Anführungszeichen nimmt. Ah ja. Mhm. Außerdem hat man bei dem Vater den Vorteil, mit dem teile ich mir mindestens 50% meiner genetischen Eigenschaften. Mhm. Genau. Er ist dein Vater, natürlich, ja. Genau, und mit meinem Bruder könnte ich mir mehr teilen, aber auch viel weniger. Mhm. Ne, da ist das Spektrum von 0 bis 100 da. Also Johannes, das war nochmal ein klares Statement auch für die Organspende aus der Sicht eines Betroffenen. Genau. Ich hoffe, dass du eine Niere bald bekommst, von wem auch immer. Und ja, danke. Dass du dann wieder ein relativ normales Leben führen kannst und vielleicht auch dann mal eine richtig schöne, normale Nacht leben kannst, ohne Blubbern und Kabel und was da alles an dir aushängt. Und das wünsche ich dir. Ja, das so eine Nacht ganz in Ruhe, das hätte was. Das glaube ich. Wenn du das erste Mal erlebst, das wird grandios sein, glaube ich. Ich werde schlafen wie ein Baby, glaube ich. Ich wünsche dir sehr, dass dieser Tag oder diese Nacht beziehungsweise sehr bald kommt, Johannes. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wir haben 1:43 Uhr und ich begrüße sehr herzlich die Nicole und die ist 43. Hallo Nicole. Hallo Domian. Hallo Nicole. Dein Thema. Mein Thema ist, dass ich hier zu Hause sitze und mein Freund nebenan im Sterben liegt. Er hat Speiseröhrenkrebs und ist letztes Jahr im Oktober diagnostiziert worden. Dann sind wir mit voller Hoffnung in die ganzen Therapien gestartet. Chemotherapie, Bestrahlung, da ging es ihm ganz, ganz schlecht mit und hat alles durchgehalten, soweit er konnte. Und im Februar war dann ein Termin zur Wiederaufnahme, da sollte er operiert werden. Und da sind dann Lebermetastasen festgestellt worden. Mhm. Ja, und jetzt geht's so langsam zu Ende, aber irgendwie, er lässt einfach nicht los. Wie alt ist dein Freund? 45. 45. Das heißt, man konnte jetzt nichts mehr machen mit Chemotherapien, Bestrahlungen oder dergleichen? Nee, Bestrahlungen waren ausgeschöpft, weil die ja im Dezember schon gelaufen waren. Mhm. Und im Grunde haben die Ärzte mir im Krankenhaus schon, also mir selber haben sie gesagt, dass das im Grunde sein Todesurteil ist. Mhm. Wie lange wüsste man nicht. Wir könnten noch mal eine Chemo machen. Hat er auch wieder angefangen. Hat das irgendwie 2-mal oder 3-mal bekommen. Aber es ist ihm gar nicht gut damit gegangen. Aber es sollte auch ja nur eine Chemo sein, die Lebenszeit verlängert. Mhm. Und ein bisschen die Lebensqualität erhält. Aber die hat alles nur verschlechtert. Ja, also in dem Moment. Dann muss man es auch sein lassen. Dann bringt es ja gar nichts. Nein. Es geht ja um Lebensqualität und nicht richtig. Um Lebensverlängerung. Um richtig. Jeden Preis. Er liegt im Nebenzimmer, sagst du. Ja, ich stehe jetzt hier bei uns auf dem Balkon und er liegt im Schlafzimmer, weil sein größter Wunsch einfach war, zu Hause bleiben zu dürfen. Ja. Ist es für dich auch sehr schwer, ihn zu pflegen? Ist es sehr, sehr anstrengend? Was heißt anstrengend? Das Schwere also die Sachen, die anfallen, die mache ich. So, er hat jetzt seit 2,5 Tagen so eine Windelhose an, weil er halt mit Medikamenten auch so ruhig gestellt ist, weil er immer noch aufstehen wollte, und dann ist er mir dann im Schlafzimmer zusammengebrochen und sowas. Und dann ist er jetzt ruhig gestellt worden mit Medikamenten. Ja. Und dass er halt nicht mehr groß aufstehen kann. Aber dann musst du ihn halt auch sauber machen und ja, ja, richtig, das mache ich dann zwischendurch. Das macht natürlich auch der Pflegedienst, der kommt. Also hilft hier noch jemand? Ja, ich habe jetzt einen Palliativpflegedienst hier, der kommt dreimal am Tag, und einen Palliativarzt, der ihn dann auch versorgt mit Medikamenten. Das ist schon ganz toll. Wenn Menschen so schwer krank sind, ist ja quasi jede Stunde verläuft ja manchmal anders, so wie der Zustand ist. Wie ist gerade jetzt aktuell, gerade bevor du angefangen hast zu telefonieren, sein Zustand? Ja, sag mal, eine halbe Stunde bevor ich angefangen habe zu telefonieren, war er sehr unruhig, und dann habe ich geguckt, was ist, weil ich war noch auf der Couch. Und dann habe ich geguckt, was ist, und dann habe ich ihm nochmal die Windel auch sauber, also eine neue gemacht. Und dann war er auch ordentlich am Brummen und man hörte seinen Unmut im Grunde. Ist er denn noch so bei klarem Verstand? Nein, gar nicht. Also so miteinander reden ist auch gar nicht. Als er noch reden konnte, wann war das? Vor einer Woche oder ungefähr? Ja, sagen wir vor einer Woche, anderthalb, aber da wurde auch nur noch das Allernötigste geredet. Wir reden schon lange nicht mehr viel. Ja. Schon ganz lange. Warum? Weil er einfach die Kraft nicht hatte. Ach so, verstehe. Durch die Chemotherapie, dann. Also nur das Nötigste. Mhm. Ist ihm klar, dass er quasi im Sterben liegt? Das weiß ich wirklich nicht tausendprozentig. Da zweifle ich manchmal dran. Aber ihm war klar, dass er unheilbar krank ist. Das hat man ihm gesagt, ja. Und hat der Palliativarzt letzte Woche Dienstag, die sind seit letzte Woche Dienstag alle hier mit dabei, hat ihm das ja auch nochmal so gesagt. Und du sagst, du hast den Eindruck, dass er nicht loslassen kann. Mhm. Wie erklärst du dir das? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben letztens noch ein Auto gekauft. Da war er Anfang Mai auch noch mit und haben wir ausgesucht, dann haben wir das angezahlt. Ich habe es jetzt Anfang Juni abholen können. Ja, und da konnte er schon nicht mehr mit. Also für ihn war so eigentlich das Auto abholen und dann eine Runde fahren. Ja, und das konnte er seitdem halt nicht. Und er konnte auch nicht seitdem mal runter zum Auto und wirklich mit mir eine Runde fahren. Natürlich nicht selber, sondern daneben, ne? Das heißt, über dieses Thema habt ihr dann auch nicht gesprochen? Über das Thema Sterben und... Nein, das war irgendwie nie Thema. Und wenn ich dann mal was gesagt habe, irgendwann, dann habe ich es mal irgendwann angeschnitten. Ich weiß nicht mehr, in was für einen Bezug auch. Und dann kam ich bei Kaltschnäuz. Ach nee, dann ging es um eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Und da habe ich nochmal so gesagt, da waren wir beim Onkologen. Ich habe gesagt, dann lass uns das jetzt nochmal ansprechen. Weil wenn irgendwann mal was ist, dass du nicht mehr was entscheiden kannst oder so, und dann guckte er mich nur an und sagte, ich sei kaltschnäuzig. Du wärst kaltschnäuzig? Mhm. Also ich glaube, der hatte das Thema... Verdrängt. Ja. Völlig verdrängt. Total. Er wollte es nicht wahrhaben. Ja. Das würde darauf hindeuten, wenn er so einen krassen Satz zu dir sagt, du hast es ja nur gut gemeint. Und hat dir das wehgetan, als er das gesagt hat? Ja, natürlich. Mhm. Klar, irgendwo hat es mir wehgetan, weil im Grunde... was heißt, das hört sich doof an, mein ganzes Leben hat sich so um ihn gedreht irgendwie. Ich hatte mein eigenes Leben natürlich auch und bin mit Freunden weg, aber so sein, dass es ihm gut ging, oder dann ging es uns beiden ja auch gut, wenn es uns beiden gut ging. Ja, klar. Wie lange seid ihr denn eigentlich zusammen schon? Ja, in 2 Monaten hätten wir 14-Jähriges. 14-Jähriges, auch eine lange Zeit schon. Ja. Ich hatte vorhin die Anneliese am Telefon. Da habe ich angefangen anzurufen. Ja, ich habe es aber nicht mehr zu Ende gehört, weil ich dann hier gestanden habe und telefoniert habe. Die erzählte so, dass sie ihrem Mann so gesagt hat, du kannst gehen, es ist leichter für dich und es ist besser, wenn du gehst. Und in gewisser Weise war das eine Erleichterung dann für alle. Ich habe ihm sowas vorgestern, habe ich ihm das mal gesagt. Morgens, irgendwie, da war die Pflegerin oder auch da. Und da habe ich was zu ihm gesagt, nee, gar nicht, da war die Pflegerin gar nicht da. Da habe ich zu ihm gesagt, Männlein, lass doch endlich los. Ich habe nicht die Worte gesagt, du kannst gehen, sondern irgendwie lass doch los. Das ist doch, ich weiß die Worte nicht mehr genau. Und dann habe ich das halt so gesagt und dann die ganze Zeit sagt er nichts und in dem Moment sagt er zu mir, red nicht so einen Scheiß. Ach du je. Und heute Morgen war wieder, dass er total unruhig war, als die Pflegerin da war. Ja, und dann habe ich auch nochmal so am Bett gesessen, ihn gestreichelt, so am Kopf und geküsst und habe auch gesagt, Mann, lass bitte endlich los, lass doch los. sag ich, da wo du hingehst, da passt du auf mich auf und ich passe hier auf alles auf und auf unser Auto. Ja. Ich glaube, das Auto, das ist so eine total unerledigte Sache für ihn. Ich weiß es nicht. Vielleicht versteht das im Moment auch gar nicht mehr so richtig. Ich weiß es nicht, wenn du das so sagst. So, aber dann kommen halt so Sachen, die redet doch nicht so ein Scheiß, ne? Ja, es kann schon darauf hindeuten, dass er mit sich und seinem Schicksal hadert und überhaupt nicht im Klaren ist und es nicht annehmen kann. Ja. Auch das Sterben und das Ende nicht annehmen kann. Ja. Würdest du sagen, dass, auch wenn das vielleicht im ersten Moment hart klingt, aber es wäre ja sehr verständlich, es wäre auch eine Erleichterung, wenn er sterben könnte, bald? Ja, natürlich. Ja. Also ich funktioniere im Moment nicht übers Herz, ich funktioniere über den Verstand. Mhm. Und mein Verstand ist definitiv, mein eigener Verstand ist soweit zu sagen, du kannst wirklich gehen. Mhm. Weil es ist für dich besser und es ist auch für mich besser. Jetzt bist du alleine mit ihm in der Wohnung. Ja, ich bin 24 Stunden alleine mit ihm, außer dreimal am Tag, wenn der Palliativpflegedienst kommt. Es kann ja sein, letztendlich kann die letzte Minute ja jede Stunde eintreten. Natürlich. Zeit. Hast du Angst vor diesem endgültigen letzten Moment? Ja, total. Einerseits habe ich Angst, andererseits sitze ich ganz oft am Bett. Er atmet oft so ganz, ganz tiefe Atemzüge hintereinander. Mhm. Und dann ist wieder so wie eine halbe Minute gar nichts. Mhm. Und dann denke ich ganz oft so, hast du es jetzt geschafft? Mhm. Und dann kommt wieder so ganz tiefe Atemzüge und dann denke ich, nein. Aber andersrum, so einerseits erleichtert nein und andererseits irgendwie, ja, traurig, nein. Hast du für dich einen Plan, was du dann, nehmen wir mal an, das würde jetzt abends oder in der Nacht passieren, was du dann tust? Also dadurch, dass ich jetzt hier so einen Palliativpflegedienst habe, wo ich einfach nur sagen kann, toll, dass es sowas gibt, danke an die Menschen, weil ohne das wäre es ja gar nicht leistbar. Mhm. Also ich habe eine Notfallnummer, da kann ich rund um die Uhr anrufen. Ah ja, das ist dann, gut. Also wenn es irgendwann soweit ist, dann soll ich diese Nummer anrufen und dann kommen die oder dann bringen die auch den Arzt in die Spur und dann macht das, dann malen die Mühlen, ne? Wenn die Palliativ, da war ja sicher dann auch mal ein Arzt oder ab und zu ein Arzt mit der Palliativversorgung bei euch zu Hause, sagt der eine Prognose, die sind ja nun sehr erfahren, die... Nein, weil nicht. Man einfach irgendwie, also im Grunde, ich musste letztens auch eine Nacht einen Pfleger kommen lassen, weil er da auch so wahnsinnig unruhig war und gar nicht mehr runterkam. Ich habe die Möglichkeit, an seinem Tropf zu regulieren, dass ich dann, das hat man mir gesagt, wenn er so total unruhig ist und gar nicht mehr ruhig wird, dann soll ich ihn einmal aufdrehen, ganz weit, dass ganz viel, also viel von den Medikamenten reinläuft, eine Minute lang und dann wieder auf die normale Geschwindigkeit regulieren. Ja, und das hat in der Nacht nichts gebracht. Also die kommen sofort und da hat er auch noch zu mir gesagt, ja, und wenn noch irgendwas ist heute Nacht und wenn was passiert, sofort anrufen. Ja, ne? Das ist ein großer Segen, dass wir das haben in Deutschland, diese palliativmedizinische Ambulanz. Ja, das ist definitiv. Es ist ganz toll, dass es sowas gibt. Ist echt Wahnsinn. Liebe Nicole, ich wünsche deinem Mann ein baldiges und möglichst leidloses Sterben. Ja. Ich wünsche es dir wirklich und wünsche es euch von Herzen. Das wünsche ich ihm auch, ehrlich. Das wünsche ich ihm auch, weil das Schlimme ist auch so, er war immer so der Macher halt. Er hat alles selbst gemacht. Er konnte so vieles und er konnte halt ganz vieles und hat alles gemacht. Und jetzt liegt er da, ist nur noch Haut und Knochen. Ich wünsche ihm, dass was immer in ihm vorgeht oder wie welche Prozesse seelisch da im Gang sind, dass er in Frieden mit sich findet. Ja, das wünsche ich mir auch und das bald, ne? Und das bald, genau. Ja. Und dann wird er gehen können, ja. Das wünsche ich mir auch. Ich weiß nur nicht, wie er sich dagegen wehrt und gegen was er sich wehrt, das werden wir nie ergründen. Nein, das wird man nie erfahren. Nein. Aber das ist schon echt richtig hart. Hoffen wir nur das Gute jetzt und damit es nicht so lange sich mehr hinzieht. Ja, das wünsche ich mir auch. Liebe Nicole, auch dir viel Kraft für diese schwere Zeit von Dankeschön. Herzen. Und schöne Grüße hier aus Köln für dich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Erika. Erika ist 70. Guten Morgen, Erika. Guten Morgen. Hallo, Erika. Domian. Liebe Erika, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte dir gerne davon erzählen, dass ich am Freitag meine Lebensretterin getroffen habe. Dein was? Meine Lebensretterin. Dein Lebensretter? Ja. Was ist passiert? wer hat dir das Leben gerettet? Und warum? eine 42-jährige Dame. Ja. Die hat mir Stammzellen. Ah, eine Stammzellenspenderin. Stammzellen, ja. Das heißt, du warst erkrankt? Ja, ich hatte Leukämie. Ja. Und hatte auch Chemo gemacht. Leider ist die nicht geglückt. Mhm. Dann wurde mir gesagt, ja, wenn jetzt machen wir es noch einmal und wenn dann nichts passiert, dann müssen wir sie leider gehen lassen. Dann wird man so lange noch behandelt, wie es eben geht. Mhm. Und dann ist da keine Lösung mehr. Ja. Und wie? Wie kam das dann? Ab wann behandelt man oder wie kommt die Entscheidung zustande, dass man mit Stammzellen behandelt? Weil die Leukozyten, die haben ja einen besonderen Wert, die müssen sie aufweisen, damit man leben kann. Mhm. Und die waren so demenziv, dass sie gesagt haben, also jetzt geht nur noch eine Spenderin oder Spender halt. Ja, ja. Und dann wurden meine Brüder typisiert. Mhm. Da wäre auch einer fähig gewesen, aber der war zu alt. Mhm. Der war schon 75 und hatte schon mal eine Herzoperation gehabt. Also musste man auf einen anonymen Spender zurückgreifen. Genau. Und das war diese Dame. Das war diese Dame und die war am Freitag da. Und aber man weiß ja am Anfang nicht, wer der Spender ist. Ich glaube, da müssen 2 Jahre vergehen oder 3 Jahre, ne? Genau, 2 Jahre. Zwei Jahre. Mhm. Aber die hatte vorher schon, als ich schon die Zellen bekommen hatte, hatte sie schon Kontakt mit der Zentrale aufgenommen und wollte unbedingt mich kennenlernen, wollte aber schon mal brieflich sich bemerkbar machen, ne? Das geht. Also vorab müssen wir sagen, dass die Stammzellenbehandlung offensichtlich sehr gut geholfen hat bei dir. Dir geht es gut. Mir geht es jetzt gut. Kann man sagen, dass du geheilt bist? Ich bin geheilt. Das ist ja ganz toll. So, und jetzt hast du am Freitag diese Frau persönlich getroffen. Ja. Wie war das? Wo habt ihr euch getroffen zum Beispiel? Es war so, dass wir sind eingeladen worden zur Jahrestagung am Freitag, den 7. Juni. Mhm. In Schkopau. Mhm. Und das war zwischen Halle und Leipzig. Ja. Und da war die Überschwemmung. Ja. Und dann haben sie uns kurzfristig angerufen und haben gesagt, das tut uns so leid, aber wir müssen das anders mal machen. Mhm. Und dann hat sie sofort angerufen und hat gesagt, du, Erika, hast du gehört, was da passiert ist? Weil wir hatten ja vorher schon telefoniert, ne? Aber nur telefoniert, nicht getroffen. Nur telefoniert, nicht getroffen. Ja. Das durften wir ja nach 2 Jahren, ich bin nämlich transplantiert worden im Januar, vor 2 Jahren, und danach haben wir dann schon mal telefonieren dürfen. So, und dann gehe ich mal davon aus, dass die Dame vorgeschlagen hat, dann komme ich dich besuchen, Erika, oder? Genau, ganz genau. So, da stand sie irgendwann bei dir vor der Tür. Was ist das für ein Gefühl, die Frau, die dir das Leben geschenkt hat, zu sehen? Kann ich nicht beschreiben. Das war so erhaben, so. Die hat mich umarmt, die hat geweint, ich habe geweint und wir freuten uns und es war einfach nur grandios. Mhm. Ganz fantastisch. Und ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Die wunderbare Frau, 42 Jahre alt. Dann habt ihr beiden euch in den Armen gelegen und dann noch lecker Kuchen gegessen oder was habt ihr gemacht? Wir sind essen gegangen, zum Mittagessen. Draußen gesessen, war ja so schönes Wetter. Ja. Ja, und danach hat sie dann, nachmittags ist sie dann wieder nach Hause und hat gesagt, vergiss ja nicht, in 4 Wochen sehen wir uns wieder, dann kommst du zu uns. Ah, das heißt, da wird sogar eine Verbindung jetzt aufgebaut und die besteht. Das ist wirklich ganz toll. Finde ich auch eine super Sache. Leute, die spenden und da sieht man, was für eine grandiose Aktion das ist, dass man Menschenleben retten kann. Das ist. Ja. Also, du bist glücklich. Sehr, sehr glücklich. Das wollte ich dir mal mitteilen. Erika. So traurige Sachen. Das ist ein schönes Schlussgespräch gewesen für diese Woche. Ein sehr positives Gespräch. Ich freue mich, dass du gesund bist. Ich freue mich, dass du so eine tolle Spenderin gefunden hast. Alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank auch. Gerne. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Benjamin Vlies und jetzt wünsche ich euch ein gutes und schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht und das Hauptthema nächste Woche, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Familie. Ihr könnt euch natürlich immer schon per Mail anmelden. Schönes Wochenende, bis Montag. Macht's gut. Tschüss.